Willkommen auf unserem philosophischen Sofa. Mir gegenüber sitzt wieder Dr. Christian Funke. Hallo Vera. Ja, ich bin Vera Höger und heute wollen wir sprechen über Epikur. Epikur, der berühmte Weise aus Samos. Samos. Die Insel Samos. Die Insel Samos. War das auch so eine, gab es da auch Stadtstaaten zu der Zeit noch? Oder? Die Insel Samos wurde als Kolonie von Athen erobert. Und Epikurs Eltern wurde erlaubt, dort anzubauen und ein Haus zu gründen, nachdem man die Ureinwohner vertrieben hatte. Also Epikur lebte in einer athenischen, in einer attischen Gesellschaft auf der Insel Samos. In einer bäuerlichen Familie? Ja, so kann man das sagen. Landwirtschaftlich geprägt, sicherlich. Und über welche Zeit sprechen wir, Christian? Ja, wir schreiben mit der Geburt von Epikur das Jahr 342 vor Christus. Wir leben in der Zeit der niedergehenden Klassik in Griechenland. Athen hat die Blüte hinter sich. Der Peloponnesische Krieg findet nach wie vor statt. Das bedeutet, Athen wurde von Sparta erobert. Der Oberbefehl über das ganze athenische Volk liegt bei Sparta. Sparta wurde von Theben erobert. Und Theben wurde letztlich von Makedonien erobert. Und wir leben im Zeitalter des beginnenden Hellenismus. Darunter versteht man die Epoche nach dem Tod von Alexander dem Großen bis über viele Jahrhunderte, bis 30 vor Christus. Das ist die Zeit des Hellenismus, über die ich gleich noch gerne reden möchte. Ja, und Epikur hat der Zeitlebens auf Samos verbracht? Epikur wurde geboren auf Samos und verbrachte dort die Knaben- und die Jugendjahre. Mit 18 ging er dann nach Athen. Auf Samos wurde er attisch erzogen. Das waren attische Bürger aus einem durchaus hochstehenden attischen Bezirk. Sie haben ihren jungen Epikur eben auf eine attische Schule geschickt. Er wurde nach Traditionen erzogen. Schon früh entdeckte man philosophisches Genie bei ihm, sagte man. Mit 12 Jahren hat er sich dem Problem des Chaos bei Hesiod gewidmet. Und es ist überliefert, dass Chaos ist das Gegenteil von Kosmos. Mhm. Und es ist überliefert, dass er einen ganzen Tag auf einer Schule war, auf einer öffentlichen Schule, und am ersten Tag den Lehrer fragte, woher kommt denn das Chaos? Und der Lehrer sagte, ja, das müssen wir die Philosophen fragen, das ist eine zu schwierige Frage. Und dann ist er wohl aufgestanden und hat gesagt, dann gehe ich doch lieber gleich zu den Philosophen. Es ist, weil Epikur aber Zeit seines Lebens sehr verehrt wurde, ist das wahrscheinlich ein Mythos. Also mit 18 machte er dann Wehrdienst und kam nach Athen. Er kam nach Athen in dem Jahr, als Platon starb. Also wir sprechen über eine Zeit etwa 70 Jahre nach Sokrates. Platon ist tot. Sein Nachfolger in der Akademie, die Schule, die Platon gegründet hat, ist Xenokrates. Und wahrscheinlich hat Epikur bei Xenokrates gehört. Okay. Und wahrscheinlich hat er auch bei Aristoteles gehört. Aristoteles ist 43 Jahre älter als Epikur gewesen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er im Unterricht von Aristoteles gesessen hat. Ja. Woher wissen wir überhaupt von Epikur? Epikur ist einer der großen Namen dieser Zeit. Wir wissen von ihm, weil er als Lehrer und die Schule, die er begründet hat, über Jahrhunderte in Athen bestanden hatte. Er gründete im etwa Alter von 38 Jahren den sogenannten Garten, den Kepos. Und versammelte dort eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, was wir heute als Kommune bezeichnen würden, was man im Indischen als Ashram bezeichnet oder als Kibbutz. Man lebte gemeinsam, als Freund, in Freundschaft gemeinsam. Und diese Gartengemeinschaft bestand auf die Art, wie Epikur sie gründete, 500 Jahre lang in Athen. Und schon zu seinen Lebzeiten hieß es, Epikur hat mehr Anhänger als Athen-Einwohner. Das ist, finde ich, sehr spannend, weil das jetzt einmal mehr zeigt, durch alle, jetzt der dritte Podcast hindurch, dass die Themen und auch die Ideen, die es schon zu dieser Zeit gab, bis heute hochaktuell sind. Oh ja, und Epikur gehört zu denen, die doch vernachlässigt sind. Ich war erstaunt, Vera. Ich habe mir vorgenommen, mich nochmal intensiv mit Epikur zu beschäftigen, auch anlässlich unseres Podcastes. Und ich war eigentlich da, ich wollte alle seine Werke einmal in einer gebundenen Form mir zulegen für meine Bibliothek. Und weißt du was? Es gibt keine vollständige deutsche Übersetzung. Ich bin wirklich fasziniert. Es gibt eine vollständige Übertragung eines deutschen Philologen auf Latein. Aber das hilft dem Ganzen ja nicht, wenn man nicht eine wirklich weiter. Vor 120 Jahren oder so erschienen, alles, was von Epikur berichtet wurde, alles, was von ihm überliefert ist, aus dem Griechischen ins Latein übersetzt. Und das Ganze gibt es noch auf einer englischen, also in die Extant Works, die überlieferten Texte. Und dort versammelte man, über Jahrhunderte haben Philosophen zu jeder Zeit Anekdoten gesammelt und in den Klöstern und vorher in den großen Villen bei den wohlhabenden Menschen lagen die Manuskripte. Wir wissen nicht alles von Epikur, aber Epikur ist also vergleichsweise gut erhalten als Textkorpus aus der Vergangenheit. Ist mir aber so, wenn man, ich sag mal, nicht ein fachliches Wissen, sondern diese Art von Wissen hat, die so der Allgemeinbildung zuzurechnen ist, dann kennt man sicherlich den Namen Epikur. Der ist aber irgendwie sehr weit hinten abgelegt, so im Kopf. Ja, das liegt daran, weil er über Jahrhunderte immer wieder Empörung und Missgunst provoziert hat. Weil er Hedonist war, heißt es. Weil er die Lust geachtet hat. Weil er ein Völlerer und Schlemmer war. Weil er ein Vielfraß war. Es waren zu seiner Zeit die Stoiker, die solche Schmähgerüchte über ihn verbreitet haben. Und in der katholischen Kirche ist er bis heute auch nicht gern gesehen. Da haben wir so ein bisschen den Bezug zu unserem letzten Podcast. Da haben wir ja auch über die Gruppe der Hedonisten zum einen... Du meinst über Aristippos. Genau, Aristippos zum einen gesprochen und zum anderen die Gruppe derer, die nun ganz anders leben wollte. Die Kyniker. Die Kyniker, genau, die Hunde. Ich erinnere mich an Dionysos und seine Vorstellung vom guten Leben. Ja, wir sind da tatsächlich in einer Ideengeschichte. In unserer Kultur zählt das Fleisch nicht so stark wie der Geist. Und genau dieser Gegensatz Fleisch und Geist, oder anders gesagt der Gegensatz zwischen Lust und Tugend, der zeigt sich in diesen Schulen. Und Epikur ist der Theoretiker der Lust, der Freude, der Theoretiker der Heiterkeit. Während seine Antipoden, die sich später dann auch als die katholische Kirche zeigten, Feinde des Fleisches waren. Und im Geist das eigentlich Menschliche und das Ziel eines guten Lebens sahen. Oh, dann denke ich, heute wird es alles andere als langweilig. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, und um gleich auch noch den Rahmen zu schaffen, in dem wir reden, Epikur war auch jemand, der die Götter leugnete. Epikur war auch jemand, der sagte, halt dich bloß aus dem politischen Leben raus. Also in all diesen Bereichen, er vertrat die Lust statt die Tugend, er vertrat den Individualismus und nicht das politische Leben und er sagte, die Götter greifen sowieso nicht in dein Leben ein, die greifen auch nicht in die Welt ein. Aber er hatte schon eine Vorstellung, dass es sie gibt. Ja, obwohl da weiß man nicht viel von. Epikur war Atomist, er hat gelernt bei Demokrit, bei einem Schüler von Demokrit und Demokrit... Der ist ja in die Geschichte eingegangen als der lachende Philosoph. Demokrit hat einen Materialismus vertreten, den er kompatibel fand mit einer Philosophie der Freude. Die Atomisten behaupten, die Welt besteht letztlich aus Atomen und der menschliche Geist ist frei. Er zerfällt aber mit dem Körper. Wenn die Atomstruktur des Körpers sich auflöst, ist auch der Geist verloren, die Seele verloren. Und aber innerhalb dieses einen Lebens vermag der Mensch in der Freude, in der Heiterkeit seine Erfüllung zu finden. Gut, lass uns jetzt mal schauen. Also wir sind bei Epikur und Epikur vertritt eine Philosophie der Lust und der Freude. So ist es. Was heißt das denn konkret? Das heißt erstmal, wenn man so spricht, dass die Begriffe Lust und Freude in seinem Gedankensystem eine zentrale Rolle einnehmen. Das bedeutet so viel wie, man müsste jetzt erklären, was er verknüpft mit der Frage, was ist ein gutes Leben? Und seine Antwort wäre, ein Leben, das du führst mit einer wohlüberlegten Dosis von Vergnügen. Gut, also die wohlüberlegte Dosis spielt aber immer noch eine Rolle. Oh ja, also das ist eben ein zentrales Missverständnis, wenn man sagt, er stellt die Freude und die Lust in den Vordergrund. Das bedeutet nicht, dass er jeder Lust gewährt oder jeder Lust nachkommt. Nein, es geht ihm und übrigens allen Lebensphilosophen zu dieser Zeit, es geht ihnen um die überlegte Tat. Es geht ihm darum, ein Leben zu führen, was im Einklang ist mit dem, was typisch menschlich ist, nämlich der Überlegung, aber gleichzeitig auch zu sehen, dass es in uns das leibliche Bedürfnis gibt, was immer wieder ruft. Und er meint mit Lust letztlich die Sinnlichkeit. Ja. Er meint mit Lust das Bedürfnis, Hunger stillen zu können und im Stillen des Hungers Zufriedenheit zu haben, seinen Durst stillen zu können, seine Antriebe der Geilheit stillen zu können, auch der sinnlichen Empfindung mit Freunden etwas abgewinnen zu können und ohnehin eine Heiterkeit im Leben zu erlangen. Wird da auch das Thema Natur einbezogen? Ja, wie meinst du denn das? Ich meine das so, dass es auch eine Freude in der Natur gibt, dass man in der Natur mit der Natur in einem gewissen Einklang lebt. Waren das auch Überlegungen, die er hatte? Ja, durchaus. Im Einklang mit der Natur zu leben, war ein Thema zu dieser Zeit. Epikur äußert sich da insofern, als er als Atomist sagt, die Natur ist ein Kompositum, ein zusammengesetztes. Ich selbst bin auch ein zusammengesetztes und sobald ich das erkannt habe, lebe ich schon in gewisser Weise in Einklang mit der Natur, weil ich sie ja in meinem Geist nachbilde. Und dieses im Einklang leben, was du meinst, ist wahrscheinlich so ein romantisches Moment, was in der Antike noch gar nicht so da war, dass man mit der Natur als einem lebendigen Organismus lebt. Diese Auffassung hatte er nicht. Für ihn war die Natur kein lebendiger Organismus. Die Stoiker, die nahmen an, dass der Kosmos ein Organismus ist. Die Atomisten wie Epikur leugneten das. Das, was du erzählst, das lässt mich ja fast darauf schließen, dass er auch nicht so eine Jenseitsvorstellung hatte. Überhaupt nicht. Es gab kein Jenseits. Mhm. Mit deinem Körper hört auch deine Seele auf. Das ist durchaus das, was wir heute sagen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Seele nach unserem physischen Tod fortexistiert. Aber also, es gibt es halt deutet, auch keine Hinweise darauf, dass es nicht so ist. Aber es deutet alles darauf hin, dass die höheren kognitiven Funktionen, die wir Bewusstsein nennen, allesamt stark korrelieren mit neuronaler Aktivität. Und sobald das Herz aufhört zu schlagen und ganz bestimmte Stoffe nicht mehr in den Organismus kommen, bedeutet mit dem Sterben stirbt auch das Bewusstsein. Das so hat Epikur gedacht. Also es ist ein Diesseits-Philosoph. Das ist ein Philosoph der Immanenz. Also es geht ihm nicht um transzendente Dinge, nicht um das Jenseits. Es geht ihm um die Erfüllung, die mögliche Erfüllung des Menschen in diesem Leben. Was mir jetzt so ein bisschen noch unter Nägeln brennt, ist aber wirklich die Frage. Das klingt ja erstmal alles so, dass man denken könnte, das wäre auch ein sehr egozentrischer Mensch, der also seine Lust, die Befriedigung seiner Bedürfnisse immer darüber stellt, was bei anderen Menschen ist. Ja, so habe ich das jetzt nicht verstanden. Ich möchte Wäre es das auch für gar ihn nicht so so zuschreiben. gewesen? Wäre das für ihn so gewesen? Also, die Freundschaft ist für ihn Gut. ein großes Gut. Er sieht Freundschaft auch ganz pragmatisch. Er sieht das als soziale Absicherung. Die Gemeinschaft, die Menschen im Leben gründen sollten, ist eine Gemeinschaft der freundschaftlichen Beziehungen zueinander. Und die Lust, die man hat, wenn man sich mit Freunden umgibt, das ist eine ganz besondere Lust. Man wird wertgeschätzt, man wird anerkannt, man tritt füreinander ein. Und man sollte, denke ich, diese Gemeinschaft auch nicht auflösen durch selbstsüchtiges Handeln. Nein, das nicht. Es ist immer wieder darauf hinzuweisen, was hier Lust bedeutet. Das ist gar nicht so leicht, erst zu verstehen. Lust, sagt er, ist die Abwesenheit von Schmerz. Schon dem Moment des still gewordenen Bedürfnisses ist für ihn ein Moment der Freude. Es ist nicht so, dass er Lust versteht als ein Mehr an das, was man braucht, sondern die Stillung dessen, was das Bedürfnis ruft. Wir müssen vielleicht noch tiefer ansetzen, um das zu verstehen, nämlich beim Fleisch. Er meint mit Fleisch durchaus den Menschen als bedürftiges Wesen. Das macht ihn übrigens in der Geschichte der Philosophie zu dem Entdecker des Leibes. Wenn wir den Leib, den wir besitzen, als das Zusammen von Körper und Seele, wenn wir den Leib in das Zentrum unseres Denkens stellen, dann machen wir uns erstmal radikal zu jemandem, der individuell ist, der sich physisch von der Welt zwar abhängig weiß, aber im Leib sozusagen den Resonanzboden seiner Existenz erfährt. In der Geschichte der Philosophie ist Epikur der Erste, der so denkt. Im 20. Jahrhundert gibt es eine große Schule von Philosophen, die der Phänomenologie zugeordnet sind. Die werden wieder so denken. Aber in der ganzen Geschichte der europäischen Philosophie wird eigentlich der Geist, das Seelische, das nur Denkende in den Vordergrund gerückt. Der Leib bleibt oft völlig außen vor. Deshalb ist Epikur so ein interessanter Philosoph, weil man dort eine Denkart findet, die sich erst dann wieder in der späten Moderne zeigt. Ja, ich Und sehe jetzt schon, ich merke so an mir selber, das verstehe ich gut, was du sagst. Und ich sehe, wie sehr mein Denken und meine Haltung zu vielen Dingen davon geprägt ist, dass eben in der Tradition, in der europäischen Tradition, das Denken sich mehr auf den Geist bezieht, ne? Und das Philosophieren sich mehr auf den Geist bezieht, sodass einer solchen Philosophie, die du jetzt anfängst vorzustellen, in mir gleich so eine gewisse Skepsis weckt, so nach dem Motto, das kann ja nicht und da werden ja sicherlich irgendwelche Auswüchse sein, die nicht gut sind. Also ich Ah merke, wie das etwas in mir triggert ja, und das das ist ist nicht sicherlich un davon beeinflusst. der kulturelle Rahmen, in dem wir sprechen, ist eben ganz stark von Leibfeindlichkeit geprägt. Man kann sich jederzeit davon überzeugen, indem man mal wirklich grundlagensetzende Überlegungen der katholischen Kirche sich aneignet, etwa die Schriften von Augustinus oder die Briefe von Paulus oder auch später andere Denker des Katholizismus oder später auch Martin Luther. Die Beziehung zur Sinnlichkeit ist immer die, dass es sehr leicht in Richtung Völlerei geht, Genau. sehr, sehr leicht in Richtung dieser hedonistischen Tretmühle, dass man nicht genug bekommen kann. Diesen Gedanken hatte ich auch Ja. als erstes, als du angefangen hast, darüber zu sprechen. Nein, nein. Epikur hat sich stets ganz freudig darüber gezeigt, kaum Bedürfnisse zu haben. Selbstgenügsamkeit, Autarkie auf Griechisch, Selbstgenügsamkeit bedeutet für den epikureischen Weisen, möglichst solche Bedürfnisse zu haben, die man auch stillen kann. Und im Moment der Stillung ein friedliches Vergnügen und eine Heiterkeit dabei zu empfinden. Der Zustand des Schmerzes ist stets ein Ausdruck des Mangels. Ja. Er denkt Lust als den Zustand von wiederhergestellter Ganzheit. Also bei Hunger etwa haben wir einen Zustand des Schmerzes. Wir leiden an Hunger. Und wir sollten unseren Fleisch wieder in das Gleichgewicht bringen, indem wir unserem Körper diejenige Menge von Nahrung zukommen lassen, die es auch dann letztlich braucht, bis man satt ist. Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden und das finde ich einen ganz wunderschönen Gedanken, so anzusetzen, zu sagen, es gibt einen Malus, es gibt etwas, was fehlt, das führe ich mir zu und dann bin ich wieder im Gleichgewicht und empfinde darin vielleicht sogar eine stille Lust, nicht unbedingt die ganz laute. Es ist nicht die Art von Lust, die die absolute Maßlosigkeit ist, wo es nie genug ist und immer noch mehr geben muss. Ja, darunter hat er furchtbar gelitten, dass ihm die Leute das nachgesagt haben. Es gibt ja viele überlieferte Briefe, es gibt Briefe von ihm, die er an andere geschrieben hat. Und es gibt auch Antworten von anderen an ihn. Und da taucht immer wieder auf, wir sind nicht die Völlerer, für die man uns hält. Wir sind nicht die Schweinebande. Es gab tatsächlich zu seiner Zeit Zeitgenossen, die haben Briefe mit seinem Namen verschickt und damit geprahlt, wie viel Weiber sie im Lager hatten und damit geprahlt, dass sie öfter am Tag mal erbrechen, um mehr nachschieben zu können. Genau, solche Gedanken, darum geht es gar nicht. Nein, es geht überhaupt nicht darum. In einem Brief sagt er ganz prominent, ich schlafe so gut, seitdem ich mich von Wasser und Brot ernähre. Das ist so, das kann ich euch nur anempfehlen, dass ihr möglichst noch schaut, vor dem Schlafen nicht zu viel zu essen, dass ihr möglichst schaut, auch nicht so viele Bedürfnisse auszubringen. Nein, der weise Mensch ist jemand, der überlegt, mit seinen Bedürfnissen in das Leben geht. Jemand, der aufmerksam ist, wir würden heute sagen achtsam, auf seine Bedürfnisse ist und der das erlernt in einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Epikureer haben sich immer gegenseitig darin unterstützt, genau die Philosophie des Meisters zu leben. Erzähl mir von dieser Gemeinschaft und von dem Garten. Die Gartenleute. Als Epikur den Wehrdienst beendet hatte, ging er nochmal nach Hause zurück und hatte wohl die ersten Gedanken zu der Gründung einer Gemeinschaft. Es dauerte dann einige Jahre, bis er und seine zwei Brüder, seine Schwägerin, also die Frau eines seiner Brüder und sein Sklave, die erste Gemeinschaft außerhalb von Athen bildeten. Und dann einige Zeit später kaufte er in Athen mit 80 Minen ein Grundstück. Und in diesem Grundstück lebten Zeit seines Lebens vielleicht 100, 200 Gäste dauerhaft, von jedem Stand und aus jeder Schicht. Also da Frauen, muss ich jetzt mal einhaken. Ja. Also ich bin nämlich jetzt ganz, ich wollte dich nicht unterbrechen, was ich jetzt doch getan habe, entschuldige. Die vier, da waren zwei Männer dabei, eine Frau und ein Sklave. Genau. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Ja, welche Rolle hatten denn die Frau und der Sklave, durften die anderen beiden? Eine gleichberechtigte Rolle. Wow. Ja. Die Gartenleute gaben nicht so viel auf Politik. Epikur war auch deshalb verhasst, weil er dieses Ständedenken aufgelöst hat. Er hat zusammengelebt mit Türken, also bürgerrechtslosen Ausländern. Er hat zusammengelebt mit Frauen, mit Sklaven. Und die haben gemeinschaftlich diesen Garten bewirtschaftet. Man muss sich diesen Garten nicht als Blütengarten denken. Es ist eher ein Garten, in dem Gurken wachsen und Kohl. Ja. Aber sie haben dort eine Gemeinschaft gegründet. Nicht jeder hat dort geschlafen, aber es gab auch Schlafgäste. Aber das ist ja ein unglaublich moderner Gedanke. Also da haben wir es ist erstmal der Gedanke der Diversität, der so in aller Munde ist. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, der war der erste Feminist. Also Frauen. So weit würde ich nicht gehen. Nein, aber das fällt mir dazu ein, weil ich wüsste nicht, dass Frauen vorher so gleichberechtigt angenommen worden sind. Und insbesondere der Gedanke des Sklaven, also dem ja gar nicht das Menschsein wie dem anderen zugebilligt wurde, auch der wurde als Gleicher unter Gleichen behandelt. Genau. Das begeistert mich. Es, äh, Epikur wurde immer nachgesagt, dass er gegenüber allen Menschen eine sehr höfliche und feine Art hatte. Er wurde von allen geachtet. Er wurde später als Meister und als Gott verehrt. Man hat Ringe mit dem Abbild von Epikur getragen. Man hat Bilder in die Villen gemalt von Epikur. Das war ein Mann, der war faszinierend. Er hatte immer eine Ablehnung gegenüber den Intellektuellen. Er meinte, eine Philosophie, die keinen Schmerz heilt, ist wie eine Medizin, die keine Krankheit heilt. Er sagte, der Philosoph muss eine Art der Seele sein. Und das, woran die Menschen am meisten leiden, ist Angst und Sorge. Und dann leiden sie noch über übermäßiger Liebe, sie leiden unter Zorn, sie leiden unter anderen Affekten der Seele. Und der Philosoph muss eigentlich die Seele heilen. Wie hat er das gemacht? Ja, indem er eine vierfache Medizin verschrieb. So zumindest ist seine Lehre überliefert. Die vierfache Medizin, kriege ich sie auf die Reihe? Die Götter mischen sich nicht ein. Das nimmt dir die Angst vor den Göttern. Die zweite Medizin ist, das Gute ist leicht zu bekommen. Die dritte Medizin ist, das Schlechte ist leicht auszuhalten. Und die vierte Medizin ist, der Tod geht uns nichts an. Also man versuchte im Epikurismus, was ganz erstaunlich ist, die Lehre des Meisters auf möglichst kurze, beschränkte Art unter die Menschen zu bringen. Nicht umsonst hatte Epikur über Jahrhunderte lang wahrscheinlich Hunderttausende Anhänger. Und was immer wieder überliefert ist, ist sozusagen seine 37 Bücher, die es gegeben haben soll, herunterzubrechen auf möglichst einprägsame Lehrsätze. Wir kennen das aus der Anthropologie. In Indien zum Beispiel ist die Philosophie des indischen Kontinents auch in einer Geschichtenerzählung aufbewahrt, die heißt Vedanta. Mhm. Und diese Geschichten sind sprachlich so aufgearbeitet, dass sie ein Schüler, wenn er jung ist, sich schnell memorieren kann, schnell im Gedächtnis behalten kann. Und so eine Tradition hatten die Griechen auch. Sinnsprüche, Gnomik heißt das. Die Gnome sind sinnhafte Sprüche, die man schnell memorieren kann. Und wenn man eine Lehre also in einer Kultur, die der Schrift nicht mächtig ist, über lange Zeit erhalten möchte, muss man sie mündlich so ausprägen. Ich finde diese vier... Das vierfache Heilmittel. Das vierfache Heilmittel, das ist was, da werde ich noch eine ganze Zeit drüber nachdenken. Weil ich finde das sehr spannend. Also den ersten Satz, den hast du ja erklärt, also das nimmt die Angst vor den Göttern. Die Göttern gehen uns nichts an. Ja. Die Götter gehen uns nichts an. Sie kümmern sich nicht um uns. Genau, also wir müssen nicht darauf unser Leben im Moment ausrichten, sondern auf andere Dinge. Das Gute ist leicht zu bekommen. Ja, das Bedürfnis ist leicht zu stillen. Genau, und das finde ich einen ganz spannenden Satz schon. Das Schlechte ist leicht auszuhalten. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Satz. Also das klingt jetzt so nach dem Allgemeinplatz, aber ich finde es wirklich ganz spannend und sehr merkens- und bemerkenswert. Er meinte damit durchaus Schmerz. Ja, das ist mir klar. Und er fügte dann bei der Erklärung wohl hinzu, wenn der Schmerz stark ist, hält er auch nicht lange an. Und damit ist immer gemeint, im Subtext, in Klammern, fürchte dich nicht. Ja. Er wollte nämlich den Menschen Angst und Sorge nehmen. Das war sein Hauptanliegen. Und das ist in allen vier Sätzen, kommt das ja durch, das ist das fürchte dich nicht. Mhm. Hab keine Angst. Gut, wir dürfen es jetzt nicht mit dem fürchte dich nicht von nein, Jesus verwechseln. Nein, das will ich auch gar nicht gleichsetzen. Aber ich glaube, dass die Angst wirklich ein großes Hemmnis ist, um ein gutes Leben zu führen. Absolut. Das ist vielleicht eines der ungeschriebenen Hauptthemen in der Philosophie von Epikur. Epikur war ja ein Psychotherapeut. Also kann man so sagen, oder? Therapeut heißt auf Griechisch nichts anderes als Begleiter. Er schreibt den Philosophen als Stand oder als Berufsstand zu, dass sie eine Lehre ausarbeiten müssen, die es schafft, dass die Menschen weniger Angst haben. Das macht ihn zum Vordenker er ist ein Vordenker der Psychologie, er ist ein Vordenker der Psychotherapie. Er ist für vieles ein Vordenker, finde ich. Ja, ich will auch so einen Ring mit Epikur drauf. er hat eine enorme Anziehungskraft. Und er schafft es, In seiner, er sagt von jedem Philosophen, der das nicht schafft, den sollte man erstmal beargwöhnen. Und das hat in seiner Zeit enormen Einschlag gehabt, weil, jetzt kommen wir eigentlich zum historischen Kontext. Die Menschen dieser Zeit sind obdachlos geworden, kulturell obdachlos, auch etwas metaphysisch obdachlos. Ja. Die Menschen dieser Zeit hatten keinen Halt mehr. Warum ist das so gewesen? Ja, weil die erstens hat sich durch den Peloponnesischen Krieg hat sich die alte Staatenordnung auf dem Peloponnes, also der großen Stadtstaaten, aufgelöst. Es war nicht mehr selbstverständlich, dass man in Athen unter attischer Herrschaft lebte. Also was Realität war, war Fremdherrschaft. Und dann kam die große Tragik des übersteigerten Schülers von Aristoteles, Alexander, König von Makedonien, die man jetzt vielleicht noch mal einzeln aufmachen musste. Nachdem Alexanders Reich zerfallen war, herrschte über 300 Jahre lang in der ganzen griechischsprachigen Welt Krieg. Und dieser Krieg hörte erst durch die Befriedung durch die Römer auf. Ich hole mal eben aus, Ja. denn die wenigsten wissen eigentlich, was da passiert ist. Nachdem sich die Stadtstaaten auf dem Peloponnes, also auf der griechischen Halbinsel, in einem langwährenden Krieg geschwächt haben, konnte im Norden die Macht Makedonien aufsteigen und der makedonische König hat durch diverse Beziehungen Aristoteles, den Schüler von Platon, beauftragt, seinen Sohn Alexander zu unterrichten. Aber der Schüler von Aristoteles wurde nicht ein berühmter Philosoph, sondern wurde ein großer, als Gott verehrter Imperator. Sein Vater hat es nämlich geschafft, also der König von Makedonien, Philipp II., hat es geschafft, das Reich der Griechen unter sich zu konsolidieren, sodass Alexander es schaffen konnte, mit ganz viel Geld und einer schlagfertigen Armee nach Osten zu expandieren. Er innerhalb seines kurzen Lebens, Alexander starb mit 35 in Babylon, innerhalb seines kurzen Lebens hat er Nordafrika, Ägypten, Libyen, Syrien, Irak, das alte Persien, Zentralasien bis nach Indien erobert. War er immer dabei und ist immer mit? Ja. Es ist so geografisch kaum vorstellbar, Es ne? ist kaum vorstellbar. Es war eine große logistische Aktion natürlich. Ja. Ein Riesenreich, Ja. wie man sich vorstellen kann. Ja. Plötzlich gab es eben in der fast gesamten bekannten Welt wurde das Griechentum ausgebreitet. Und das ist die Zeit des Hellenismus. Griechisch war jetzt die Verwaltungssprache in Ägypten, in Nordafrika, in Syrien, bis nach Afghanistan. In Afghanistan herrschten griechische Beamte, und die Staatsreligion war der Buddhismus. Über 300 Jahre lang Nein. gab es das Königreich von Baktrien. Und das hat Alexander mitgeschaffen. Alexander wurde dann seit seines Lebens als Gott verehrt. Er selbst war daran beteiligt, obwohl er unter Aristoteles ausgebildet worden ist, ist er völlig zurückgefallen in uralte Zeiten, sich selbst als Gott verkauft. Die pharaonentreuen Ägypter fanden das ganz toll. Die haben riesige Alexander-Statuen gebaut zu dieser Zeit. Aber wahrscheinlich wurde er vergiftet. Also da deuten einige Sachen hin. In Babylon war er zu Hofe. Er starb dort im Alter von 35. Hatte einen Sohn, 2 oder 3 Jahre alt. Also der wurde auch schnell getötet, sodass die Linie völlig zu Ende ge gebracht wurde. Genau. Seine 4 obersten Generäle teilten dann nach seinem Tod das Reich unter sich auf. Eieiei. Und dann beginnt eben die Zeit des großen Krieges, der 300 Jahre lang dauert. 300 Jahre lang werden diese vier großen Königreiche gegeneinander Krieg führen und die Grenzen werden sich immer wieder verschieben. Viele, also das nennt man die Zeit der Diadochen. Diadochen sind Nachfolger auf Griechisch, heißt Diadochen. Und das sind die Nachfolger von Alexander, die dann wiederum eigene Dynastien begründen. Und in diese Zeit hinein wird Epikur geboren? Genau. Als Alexander stirbt, ist Epikur 18. Und er erlebt das mit, was erlebt er mit? Er erlebt mit riesige Migrationsströme. Aus wird eine ganze Verwaltungselite aus Makedonien und dem Peloponnes in Richtung Osten transportiert, um das Reich zu konsolidieren. Soldaten, ja. Leute mit höheren Abschlüssen, Glückssucher waren wahrscheinlich auch dabei. Zweitens sind die alten Handelswege natürlich noch völlig intakt. Das bedeutet, die aus den eroberten Gebieten Flüchtlinge können über die Handelswege ein neues Leben suchen in dem durchaus sehr fruchtbaren Peloponnes. Also nach Athen, Theben, Sparta kommen Leute. Man hört auf den Straßen ganz andere Sprachen. Also man muss sich vorstellen, das ist da kommt Perser. Also der alte Todfeind kommt zurück, ne? Da kommen die Perser und diese ganzen Volksschaften, die man auch äußerlich nicht wirklich einschätzen konnte. So das mongolische Aussehen hat zu dieser Zeit auch natürlich das war nicht das bekannt. Neu, das genau. Das ist neu. Auch aus Afghanistan kommen Leute. Sogar Inder waren dabei. Es gab wahrscheinlich einen Austausch zwischen Indien und Griechenland. Die Philosophen zu dieser Zeit sprachen von den Gymnosophen und sie meinten die Yoga-Leute. Also die Leute, die Gymnastik machen und mit der Gymnastik-Weisheit die Gymnosophen. Auf jeden Fall gibt es einen enormen Austausch. Nicht nur kultureller Art, sondern auch Armut. Viel Armut auf den Straßen, Armut. Wir kennen das heute. Das ist nichts anderes als eine Art von Globalisierung. Mhm. Wir können heute Globalisierung sagen, weil wir wirklich den ganzen Globus in der westlichen Welt integrieren. Zu der damaligen Zeit wurde eben der Hellenismus als dasjenige, in das integriert wird, genommen und die ganze bekannte Welt durch Alexanders Eroberung. Und die Leute haben plötzlich viele Leute erlebten in diesem Reich, dass ihre Heimat zerstört wurde. Der Grundmodus auch im Osten, so wie im Westen des Reiches, war natürlich der, man lebte in einer Gesellschaft, die sich kannte, man hatte gemeinsame Sitten, führte sich auf gemeinsame Vorfahren zurück. Mhm. Platon zum Beispiel, in dessen Philosophie das total vorkommt, dass man sich in der Gemeinschaft, in der man hineingeboren ist, auch pflichtmäßig einbringen muss. Oder bei Aristoteles, der davon spricht, das erfüllte Leben ist das politische Leben, spricht sich diese alte attische Art, diese Athener oder die griechische Art zu leben, total aus. Man führte sich zurück auf eine Stammesgemeinschaft, die es seit Urzeiten schon gab. Aber das hat sich jetzt ja völlig verändert. Völlig, das gibt es gar nicht mehr. Die Menschen im Ostreich gehen schlafen im Königreich A und wachen im Königreich B wieder auf. So schnell haben sich die Grenzen verschoben. Ja, und du sagst, du sagst, Epikur war 18, als Alexander starb. Ja. Danach hat er noch über 50 Jahre gelebt. Ja. Und hat eigentlich in diesen 50 Jahren nur Krieg erlebt. Naja, der Krieg kam ja nicht nach Athen. Aber die Menschen. Ja, genau. Also er erlebte eben, dass es immer wieder Menschen gab, die... In diesem Großreich vermischte sich plötzlich ganz viel. Sprachen vermischten sich, Religionen vermischten sich, Sitten vermischten sich. Nichts war mehr eigentlich sicher. Du warst nicht sicher, wer ist eigentlich gerade der Herrscher über das Land. Kann ja morgen ein ganz anderer sein. Und du kannst nicht mitsprechen es gibt keine Demokratie. Der Herrscher ist irgendwo der König, der sitzt irgendwo 1000 Kilometer weit weg. Und da gibt es die Volksbeamten und so. Und da gibt es niemanden, an den du dich wenden kannst. Es gibt kein Selbstverständnis mehr. Das führt Menschen immer wieder dazu, dass sie sich dann nach innen kehren, auf sich zurückbesinnen und Glück im Inneren finden. Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und dass sie das, was sie denken und wenn sie Denker sind und eine Haltung entwickeln, schauen, wie die Gegebenheiten sind. Die Gedanken, die du eben geschildert hast, die Epikur hatte zum Garten und zu diesen unterschiedlichen Menschen, die wären 100 Jahre vorher oder 200 Jahre vorher nicht zum Tragen gekommen, weil die Gegebenheiten waren eben nicht so. Ja. Das wären sehr ferne Gedanken gewesen, jetzt auf einmal zu sagen, oh, wenn jetzt mal ein Ausländer kommt, dann ist der so wie wir. Weil die Gegebenheiten waren anders. Jetzt waren alle da und man musste damit umgehen. Über dem Garten stand geschrieben sowas wie, komm herein, Freund. Und in der Freundschaft lösen sich die Unterschiede der Menschen eben auf. Das ist auch ein toller Gedanke. Also zwei Fragen habe ich dazu. Einmal wirklich jetzt sofort zu dem Thema Freundschaft, was mir sehr gut gefällt, was so in dieser Klarheit auch das erste Mal kommt, wie wichtig Freundschaft ist, weil das ist scheinbar für Epikur ein wichtiger Aspekt seines Lebens und des Lebens von uns allen, Freundschaften zu pflegen und in einem Freundeskreis auch zu sein. Also es geht nicht nur um zwei Männerfreundschaften. Wir haben ja später in der Philosophie, da kommen wir auch mal irgendwann hin, auch oft das Thema Freundschaft. Aber das wird ja nicht unbedingt so definiert mit allen, sondern da sind das oft zwei Männer. Aber hier sind es alle, die Freunde werden können. Und darin lösen sich die Unterschiede auf, finde ich ganz wunderbar. Einen ganz wundervollen Gedanken. Und das andere, was mich wirklich interessiert, wie hat das denn funktioniert? Also da war jetzt Land, also wenn man sagt Garten, haben wir natürlich alle so einen Park und Blumen und da wandeln so Menschen lang, aber mir ist schon klar, die mussten ja auch essen und das war also so Land, was bestellt wurde und da hat man auch drauf gewohnt. Also da gab es Hütten oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es gab Lagerstätten. Epikur hatte wohl ein eigenes Haus, aber auf dem Grundstück waren dann auch Schlafplätze. Und es gab regelmäßige, also es gab Leute, die haben da gewohnt. Und es gab regelmäßige tägliche Gäste, die haben dann außerhalb des Gartens gewohnt, aber dort in der Gemeinschaft dann mitgearbeitet. Und das bedeutet halt nichts anderes als säen, Garten bestellen und man hat gemeinsam gegessen. Hatten sie auch Vieh, was sie versorgt haben? Meine schon, dass ich weiß es nicht so genau. Das wäre auch zu viel des Guten, wenn es jetzt auch noch der erste Vegetarier war. Die ersten Vegetarier waren tatsächlich die Pythagoreer zum Teil. Der Gedanke, zusammenzuleben in Gemeinschaften, ist unter philosophischen Schulen schon viel älter. Pythagoras war einer der ersten, der so etwas hatte. Und es ist irgendwie klar, dass man Philosophie in Gemeinschaft machen muss, wenn man eine Philosophie meint, die nicht die der heutigen Universitäten ist, sondern Philosophie als Lebenshaltung, als Einstellung zum Leben und als Einübung von etwas. Man hat wahrscheinlich auch zusammen gesungen und man hat zusammen gespeist. Das war wichtig. Und das ist ja auch der Unterschied. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Philosophie im Austausch entsteht, dass man sich unterhält. Aber das wirklich Besondere ist dieses Zusammenzuleben. Du hast ganz am Anfang mal diesen Begriff benutzt und hast gesagt, heute wird man vielleicht sogar Kommune sagen. Und das hat ja was davon. Und das kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich wirklich besonders. Hat er selber denn außerdem noch in einem Familienverbund gelebt? Hatte er Frau und Kinder? Nein, er hatte keine Nachkommen. Er hatte eine Geliebte, aber keine Nachkommen, soweit ich weiß. Also es war auch so ein bisschen eine Loslösung von diesen überkommenen Strukturen. Und die haben wirklich zusammen gelebt. Und hat man da neben dem Umstand, dass man zusammen gearbeitet hat, zusammen gegessen hat und die Zeit zusammen verbracht hat, auch wirklich sich philosophisch ausgetauscht? Hat er seine Gedanken und Lehren dort verbreitet? Ja, es gab wahrscheinlich so etwas wie ein Ritual, wo der Meister sprach und man hörte ihm dann zu. Ja. Das Oberhaupt jeder Schule hatte bestimmt gewisse Rechte. Diese Schulen breiteten sich übrigens über Athen aus. Es gab viele außerhalb von Athen, in Kreta und anderen Orten. Die auch so zusammen gelebt haben? Ja. Also die Idee der Lebensgemeinschaft hat sich dann auch... Das gefällt mir sehr gut. Woanders etabliert, ja. Das ist, Epikureer sind eben echt, das ist nicht nur eine Philosophie, die in Büchern festgehalten ist, das ist gelebte Philosophie. Es ist, da kommt es auf die Taten an. Da kommt es auch auf die Einkehr an, die man übt. Wenn Epikur sagt, meide die Politik und zieh dich zurück, dann meint er nicht, lass alles los und überlass dich nur deinen Gedanken. Er meint damit, nein, üb dich darin, auf deine Bedürfnisse zu achten. Schule dich in der Lehre. Schaue, wie du achtsam sein kannst. Und diese Achtsamkeit lernt man eben unter Gleichgesinnten auch. Und die Politik, damit meinte er, ja, das sind Eroberer, das sind Leute, die wollen Recht haben und all diese Wünsche, Recht haben wollen, Recht behalten wollen, Recht bekommen, erobern, haben, das ist Habgier, das ist Selbstsucht, das sind alles Gefühle, die bringen dich eher ab von einem Weg des zufriedenen Daseins. Glaubst du, er war zufrieden? Ja, ich denke, dass er den Leuten nichts vormachen konnte über so lange Zeit. Das stimmt. Er war sicherlich jemand, der das gelebt hat. Es sind diverse Anekdoten überliefert. Die Heiterkeit, von der er spricht, hat er immer mit der Meeresstille des Gemütes verglichen. Das ist etwas, was oft auch auftaucht. Diese Meeresstille bedeutet, dass man in einem Zustand sich befindet, wo das Dasein ruhig geworden ist, ohne völlig zu erstarren. Mhm. Er sagte, bei den meisten Menschen ist Ruhe Erstarrung und Bewegung ist Wildheit, was wild geworden ist. Wenn die meisten Menschen aktiv werden, werden sie zu übermütig, zu schnell wollen sie irgendwas. Und wenn sie ruhig sind, dann ist da gar nichts mehr. Er meint aber mit Ruhe eine Form, dass es noch eine Dünung über dem Meer gibt. Es weht noch ein leichter Wind, das ist mein Bewusstsein. Mhm. Aber es, dieser Wind, das Meer wird nicht aufgepeitscht. Mhm. Aber es bewegt sich ja auch immer in sich. Also ich finde das ein ganz, ganz wunderschönes Bild, wo ich ganz viel mit anfangen kann. Und ich glaube auch andere, das ist ein Bild... Und das ist die Freude. Ja, das ist wirklich die Freude. Als der anzustrebende Zustand. Und jetzt ist es aber so, dieser Zustand ist nicht der Selbstzweck. Der Selbstzweck ist das gelungene Leben. Das muss man immer wieder sich klar machen. Diese Philosophen dachten immer unter dem Begriff von unter einem guten Stern stehen. Mhm. Was ist eigentlich wirklich menschenmöglich für uns erreichbar? Und er sagt, wenn du deine Bedürfnisse zügelst, und diese Heiterkeit in dir durch Übung immer wieder erlangst, dann kannst du auch mit Zeus mithalten. Dann kannst du leben wie ein Mensch, wie als Gott unter Menschen. Also er das sagte, ist es sehr ist, besonders. Es ist möglich, sehr zufrieden zu sein, ohne diese, wie er sagt, doch ziemlich lächerlichen Ausführungen von Platon und Aristoteles und den anderen gehobenen Philosophen, die dir etwas sagen von das Gute musst du in intellektueller Anschauung erreichen und da musst du lange logische Dialoge mitführen und durch Analyse und die Diärese, das lehnte er alles ab. Für ihn war Übung erstmal die Zügelung von Bedürfnissen. Dazu gehört Achtsamkeit, Leibbewusstsein. Und wenn du das geschafft hast, dann warst du vielleicht auch fähig, mal Atomtheorie zu machen, was er ja gerne auch gemacht hat. Es ist ja spannend zu wissen, woraus die Natur letztlich besteht. Aber dieser Zugang ist halt ein anderer. Und dadurch, dass er diese Art von Zugang hat, die letztendlich nicht an einen unglaublich ausgeprägten Intellekt, sondern an das wirklich basale Menschsein geknüpft ist, ist es auch folgerichtig, dass auch Frauen und Sklaven und Ausländer mit dabei sind, weil die haben alle Voraussetzungen dafür, um ein Teil davon zu sein, weil sie auch Menschen sind. Mhm. Ja, dieser Gedanke von Menschlichkeit wurde ja so nicht artikuliert, aber wir können ihn dennoch irgendwie da finden. Artikuliert wurde das tatsächlich von den Stoikern. Die haben das auf andere Weise versucht, die Gleichheit vor dem Gedanken als der Keim, der göttliche Funke in uns allen Worüber ich jetzt nur ein bisschen überrascht bin, du hast vorhin, als du mir erzählt hast, dass es keine Gesamtübersetzung des Werkes gibt, gesagt, dass es 37 Bücher geben soll oder gibt. Es gab Worüber hat er denn geschrieben? Ja, ein Buch muss man sich in der Antike jetzt auch nicht vorstellen als diese Backsteine, die wir manchmal im Regal haben, ne? Mit 1000 Seiten. Wahrscheinlich hätten die 37 Bücher auf 500 Seiten von uns gepasst. Vielleicht auch so Betrachtungen. Ja, Betrachtungen. Es waren ja Schriftrollen zu dieser Zeit. Ja. Aber worum gingen die Bücher? So ganz klassische Themen waren über den Zorn, über die Habsucht, über die Mäßigung, über die Tugend, über die Natur, über die Bewegung der Dinge, über die Freiheit, über die Seele, über die seelischen Antriebe, Also über dies, über das, über jenes. Das ist ganz häufig so über ein Thema eine Betrachtung angestellt. Die Art, wie wir heute Betrachtungen anstellen, hat ja übrigens Aristoteles in die Welt gebracht, dass man erst sagt, ja, die Leute vor uns haben so und so gedacht, aber wir haben gewisse Gründe, das anzuzweifeln und heute können wir so und so denken. So eine Art von wissenschaftlicher Betrachtung. Ich denke, Epikur, das, was überliefert ist, ist teilweise auch so geschrieben. Ja. Er war, wie gesagt, Atomtheoretiker. Das Atomos ist das Unteilbare. Mhm. Wir wissen ja heute, dass wir noch ein subatomares Niveau der Wirklichkeit haben. Aber es war für die damalige Zeit schon eine große Sache. Die Entdeckung von Demokrit war ja die, dass er sagt, alles, was existiert, besteht entweder aus Atomen oder Zusammensetzungen von Atomen. Was letztlich existiert, ist der leere Raum und Atome. Wie kam es jetzt zur Zusammensetzung? Ja, die Schöpfung war nicht durch einen Gott gewollt, sondern durch irgendwie uranfänglich regneten die Atome von oben herab. In geraden Linien setzten sie sich aufeinander. Und dieser demokritischen Atomtheorie setzte wohl Epikur einen Gedanken, ja, es gab aber noch Abweichungen in den Linien, wie sie sich ansammelten. Und da besteht die menschliche Freiheit. Da kann der Mensch auch noch in die Natur eingreifen. Weil sonst wäre das ja starr schon vorausgegeben. Für den Epikureer aber ist klar, dass die Natur nichts Vorausgegebenes ist. Sondern der Epikureer macht sich bewusst, dass jeder Moment, in dem wir leben, ein Moment ist, wo wir Freiheit haben über uns und Freiheit über den nächsten Augenblick. Also wir sind freie Wesen. Die Stoiker lehren einen völligen Determinismus. Für die ist alles abgeschlossen. Für die ist der Moment, in dem sie jetzt leben, das Ergebnis der ganzen Entwicklung des Universums vom Anfang bis heute. Das unterscheidet zum Beispiel. Ja, aber das sind alles Gedanken, von denen du heute gesprochen hast, die ich sehr reizvoll finde. Also 1884 wurde in einer türkischen Stadt in Onwanda etwas ganz Besonderes entdeckt. Und zwar entdeckte man dort eine Säulenhalle in Bruchstücken. Ja. Das ist die größte Ansammlung von griechischer Philosophie, die in Stein gemeißelt ist, die man bisher entdeckt hat. Ein reicher Mann, Diogenes von Onwanda, hat wohl diesen Hügel gekauft, 200 nach Christus wahrscheinlich, also 500 Jahre nach Epikurs Tod, und hat in dieser Säulenhalle im Inneren die gesamte Lehre von Epikur in Stein hauen lassen und seine eigenen Kommentare zu Epikur in die Steine hauen lassen, sodass jeder sehen konnte, was Epikur gesagt hat. Und auf dem Vlies, also auf dem Eingang und den Seitenwänden, ist eine lange Inschrift, eine Hymne auf Epikur, die lautet ungefähr so, sie beginnt so, da steht, mein Leben neigt sich dem Ende zu und ich will nicht scheiden, ohne eine Hymne auf Epikur gesungen zu haben, für das Glück, das ich durch seine Lehre erfahren habe. Ich möchte der Nachwelt diese Botschaft weitergeben. Durch die Aufteilung der Erde hat jedes Volk ein anderes Vaterland, aber die bewohnte Welt bietet allen Menschen, die zur Freundschaft fähig sind, ein einziges gemeinsames Zuhause, die Erde. Das steht da 200 nach Christus. Und das ist noch lesbar gewesen? Ja, es ist heute noch lesbar. Es ist von französischen Archäologen konserviert, 1884 entdeckt. Das ist ja Wahnsinn. Also Epikur ist ein völkerverbindender Philosoph gewesen. Jemand, der es geschafft hat, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, ohne abstrakt in dem Sinne zu werden, wie es dann letztlich solche Gedankenphilosophien werden, Geistphilosophien, die eher die Seele in den Vordergrund stellen, statt den Leib. Ja, und die auch eine gewisse Distanz schaffen zwischen Geist, Seele und Leib. Ne? Ja, ja. Bei ihm ist diese Distanz überwunden. Er ist so in vielerlei Hinsicht ein Distanzüberwinder. Ja, kann man so sagen. Epikur ist ein Distanzüberwinder, ja. Ja, das finde ich schön. Also ich lächle jetzt auch, das kann man nicht sehen. Ich lächle wirklich, weil mir das gut gefallen hat. Ich war so am Anfang eher etwas skeptisch. Ja. Und bin nahezu überzeugt und finde vieles sehr reizvoll und glaube, uns allen tut es gut, sich mal mit Epikur zu beschäftigen. Vielleicht auch über diesen Podcast hinaus, deswegen gleich wieder der Hinweis, wir verlinken bestimmt auch wieder Literatur, oder? Ja. Ja, wir verlinken Literatur. Der Christian macht das. Und das lohnt sich, da etwas tiefer einzusteigen, auf jeden Fall. Was würde Epikur uns jetzt sagen, ist ein gutes Leben? Finde Freundschaft und achte darauf, dass du dich nicht überhebst in deinen Bedürfnissen, aber achte gleichzeitig darauf, dass du dich nicht auch fallen lässt unter falsch verstandener Pflicht oder sonst wie politischem Engagement. Schau erstmal, dass du einen Zugang zu deinen Begehrlichkeiten findest und da klug auch unterscheiden kannst, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Was ist eigentlich notwendig im Leben und was ist Luxus? Was ist Luxus, den man sich gönnen darf? Und was ist absolut überflüssig? Das Überflüssige lass völlig sein. Wenn du dir ein Vergnügen machen kannst und es kostet nicht so viel, dann gib ihm nach. Du lebst nur einmal. Hatte in Epikur eine Haltung dazu, das muss ich dann doch nochmal nachfragen, was ein wirklich überflüssiges Vergnügen ist. Ja, Luxusuhren etwa oder. Die gab es ja noch gar oder nicht. Zu viele Autos, zu viele Edelsteine. Also sowas hätte er heute gesagt, ist Unsinn. Ja, weil es Habsucht irgendwie ist. Und wenn du dich beherrschen lässt von deinem Besitzwillen, das ist das Krankhafte. Menschen, die sich einen Luxus leisten können, ohne daran zu erkranken. Und als Krankheiten der Seele hat er eben Habsucht gesehen oder übersteigerte Sorge, etwas zu verlieren, was reiche an Gütern reiche Menschen durchaus haben. In ständiger Sorge zu leben, etwas nicht mehr zu haben von dem, was sie besitzen. Auch sowas wie Gefallsucht? Ja. War das auch was, wo er sagen würde, das ist töricht? Ja. Das ist eben, pflege dich selbst, dieses Sokratische, bedeutet eben auch, schau, was es für Regungen in dir gibt und dann überlege, stelle eine Philosophie, also stelle eine Überlegung an, dahingehend, ob das gesund ist. Und Gesundheit bedeutet hier eben Ausgeglichenheit. Und auch immer schau in die Zukunft, insofern, als du dir nur solche Bedürfnisse wählst, die du auch wirklich leicht befriedigen kannst. Dann hast du auch nicht ein bequemes Leben. Wir würden heute sagen, bequeme Leute sind oberflächlich. Aber das meint Epikur gar nicht. Führe ein Leben, das dir Vergnügen bereiten kann, Lust bereiten kann. Denn in Neapel, auch einer Kolonie, außerhalb von Neapel steht eine Villa. In der Villa hat man viele Dokumente gefunden, epikureische Bücher, Briefe von Epikur, von Schülern von Epikur. Es war außerhalb von Neapel muss es eine lange Tradition von einem epikureischen Leben gegeben haben. In Neapel singt man den Hymnus darauf, wenn man kurz vorm Sterben ist, dann soll man auf das Leben spucken. Und dann soll man sagen, wir haben gut gelebt. Und wenn der Tod kommt, dann sind wir sowieso nicht mehr da. Also schaue nicht so sehr auf das, was da vielleicht kommt. Sorge dich nicht so sehr darum, sondern schau, dass du dich einrichten kannst für jeden Tag mit dem, was du brauchst. Das ist vielleicht so die Philosophie. Und wenn du das geübt hast, wenn du diese Übung hast, wenn du das in Freundschaft auch eingeübt hast und wenn du versorgt bist durch deine Freunde, führst du ein gutes Leben. Mir bleibt nicht mehr viel dazu zu sagen, weil es ist wirklich ganz wunderbar und ich kann da vieles von mitnehmen. Gibt es noch was ganz Wichtiges, was du loswerden willst über Epikur? Ich denke nicht. Worüber reden wir das nächste Mal? Das nächste Mal soll es über den Stoizismus gehen. Und zwar den anfänglichen Stoizismus, die Leute aus der Säulenhalle, diejenigen, die die Tugend und die Pflicht und das Denken in den Vordergrund stellen. Dann wird es wieder strenger. Es wird sehr streng. Sehr, sehr streng. Leute wie Epikur sind da hoch verachtet. Obwohl es ihnen fast um dasselbe geht. Aber je näher man sich steht, umso liebevoller hasst man sich, ja. Also die Stoiker, würde ich so sagen, aus der allgemeinen Sphäre heraus, finde ich bekannter oder sind mir näher oder öfter genannt oder höher eingeschätzt. Deswegen hat es mich besonders gefreut, heute so viel über Epikur und diese Gedankenwelt zu hören. Ja, dann bin ich ja gespannt, was uns die Stoiker sagen. Und ich weiß jetzt schon, auch wenn es das Gegenteil in vielen Sachen sein wird, wird da wieder vieles dabei sein, wo ich sage, oh, das gefällt mir aber auch gut und ist ganz wichtig, darum zu wissen. Ein gewisser Synkretismus, also die Lust aus verschiedenen Lehren etwas für sich zu nehmen, ja, das ist ja auch erlaubt. Absolut, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ich freue mich ja jedes Mal selber darüber und darauf und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen, denen geht es genauso. Das hoffe ich auch. Dankeschön, Christian. Tschüss, Vera. Ciao.